Erster, als das ganze Volk über den Jordan gegangen war, sagte Gott zu Josua, Zweiter, wähle 12 Männer aus dem Volk. Es soll ein Mann von jedem Stamm sein. Dritter, sag ihnen, nehmt 12 Steine aus der Mitte des Jordan. Dort standen die Priester. Bringt die Steine mit und legt sie dort ab, wo ihr heute schlaft. Vierter, Josua rief die 12 Männer. Er hatte sie aus dem Volk Israel ausgewählt. Es war ein Mann von jedem Stamm. Fünfter, Josua sagte ihnen, geht in den Jordan, vor die Lade Gottes. Jeder soll einen Stein auf seine Schulter nehmen. Es ist ein Stein für jeden Stamm Israels. Sechster, diese Steine sollen ein Zeichen für euch sein. Später werden eure Kinder euch fragen, was bedeuten diese Steine? Siebter, dann sollt ihr ihnen antworten, das Wasser des Jordan hörte auf zu fließen. Das war, als die Lade Gottes hindurchging. Diese Steine sollen die Israeliten immer daran erinnern. Achter, die Israeliten taten, was Josua sagte. Sie nahmen 12 Steine aus der Mitte des Jordan. Gott hatte es Josua befohlen. Es war ein Stein für jeden Stamm Israels. Sie brachten die Steine zu ihrem Lagerplatz und legten sie dort ab. Neunter, Josua stellte auch 12 Steine mitten im Jordan auf. Das war dort, wo die Priester mit der Lade Gottes gestanden hatten. Diese Steine sind bis heute dort. Zehnter, die Priester mit der Lade blieben im Jordan stehen. Sie warteten, bis Josua dem Volk alles gesagt hatte. Gott und Mose hatten Josua das befohlen. Dann ging das Volk schnell über den Fluss. Elfter, als das ganze Volk über den Fluss gegangen war, gingen auch die Priester mit der Lade Gottes hinüber. Sie gingen vor dem Volk her. Zwölfter, die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen bewaffnet über den Fluss. Sie gingen vor den anderen Israeliten her. Mose hatte es ihnen so gesagt. 13. Es waren etwa 40.000 bewaffnete Männer. Sie zogen vor Gott in den Krieg. Sie gingen in die Ebene von Jericho. 14. An diesem Tag machte Gott Josua groß vor den Israeliten. Sie respektierten Josua sein ganzes Leben lang. Sie hatten auch Mose respektiert. 15. Dann sagte Gott zu Josua, 16. Sag den Priestern, die die Lade tragen, kommt aus dem Jordan. 17. Josua sagte zu den Priestern, kommt aus dem Jordan. 18. Die Priester mit der Lade Gottes kamen aus dem Jordan. Sobald ihre Füße auf trockenem Land waren, kam das Wasser zurück. Es floss wieder wie vorher über die Ufer. 19. Am 10. Tag des 1. Monats kam das Volk aus dem Jordan. Sie lagerten in Gilgal. Das war im Osten von Jericho. 20. Josua stellte die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, in Gilgal auf. 21. Er sagte zu den Israeliten, später werden eure Kinder ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine? 22. Dann sollt ihr euren Kindern erklären, die Israeliten sind hier trockenen Fußes über den Jordan gegangen. 23. Gott, euer Herr, hat das Wasser des Jordan trocken gemacht. So konntet ihr hinübergehen. Gott, euer Herr, hat das auch am Schilfmeer getan. Er machte es trocken, damit wir hindurchgehen konnten. 24. Alle Völker der Erde sollen wissen, dass Gott sehr mächtig ist. Ihr sollt Gott, euren Herrn, euer ganzes Leben lang ehren.